Anna Meyer, Die Elenden. Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Nehmen wir einmal an, Sie sind ein Mensch ohne nennenswertes Vermögen. Sie haben also nicht genug Geld, um davon leben zu können, dass es sich von selbst immer weiter vermehrt. Sie besitzen auch keine Güter, die Sie im allerschlimmsten Fall verkaufen könnten. Sie haben irgendeinen Beruf gelernt und nun verdienen Sie Geld mit diesem Beruf. Es ist nicht viel. Der Median des Nettoeinkommens lag 2010 in Deutschland bei knapp 1.300 Euro. Aber Sie fahren einmal im Jahr in den Urlaub. Sie besitzen vielleicht ein Haustier, das Sie gern haben. Dann werden Sie krank, liegen ewig im Krankenhaus. Ihr Chef bittet Sie, zu kündigen. Sie haben sich immer gut mit ihm verstanden. Er verspricht Ihnen, Sie könnten zurückkommen, wenn es Ihnen besser geht. Oder Ihre Eltern werden krank und Sie kümmern sich. Oder Sie bekommen versehentlich ein Kind, das Sie sehr gern haben und deshalb nicht 8 Stunden am Tag alleine herumliegen lassen können. Oder Sie verlieben sich in jemanden und er verarscht Sie und am Ende besitzt er Ihr Auto und Sie nur den Fötus, den er Ihnen eingepflanzt hat. Oder Ihre Frau verlässt Sie und Sie werden depressiv und die Frau nimmt die Freunde mit und die Kinder und da ist niemand, der käme, um Sie zu umarmen. Oder eine globale Pandemie grassiert. Und Ihre Firma muss ein paar Leute rauswerfen, um das Geld einzusparen, das durch den Stillstand verloren geht. Abends trinken Sie. Aber da es keinen Unterschied zwischen Tag und Abend gibt, wenn man gelangweilt ist und allein, trinken Sie bald manchmal auch nachmittags. 10% aller Hartz-IV-Empfänger, das hat eine Studie mit Versicherten der AOK ergeben, sind suchtkrank. Und das sind nur die, bei denen die Krankenkasse darüber Bescheid weiß.